5 Minuten vor 12 haben wir es und hören das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt von Sarah Maxen. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Umplanen ist heute für Buspendlerinnen und Pendler angesagt. Der Streik bei den privaten Busunternehmen in Hessen läuft und deswegen fallen in allen Regionen Busse aus. Besonders betroffen ist Osthessen. FFH-Reporterin Madeleine Kassim. In Stadt und Landkreis Fulda etwa fallen alle Busse der Rhön-Energie aus, genauso im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Nur in Bad Hersfeld fahren vereinzelt Busse der Rhön-Energie. Damit seien die Auswirkungen heftiger als gedacht, so das Unternehmen. In Hanau liegt der gesamte Busverkehr lahm. Linien- und Schülerverkehr fallen dementsprechend komplett aus. Auch im Schwalm-Eder-Kreis sind Buslinien des NVV betroffen, etwa zwischen Körle und Guxhagen oder Melsungen und Günsterode. Madeleine Kassim, Guxhagen. Welche Buslinien ausfallen? Alle Infos zum Streik finden Sie bei FFH im Web und in der App. Ein Monat lang geht nichts. Die wichtige ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln wird im Sommer wegen Bauarbeiten gesperrt. Pendlerinnen und Pendler müssen zwischen dem 16. Juli und dem 16. August mit Zugausfällen rechnen. Das bestätigt uns die Bahn. Außerdem gibt es Umleitungen. Dadurch verdoppelt sich die Fahrzeit von Frankfurt nach Köln voraussichtlich. Mehr als 300 Millionen Euro. So viel investiert der Pharmakonzern Merck in ein neues Forschungszentrum. Am Merck-Stammsitz in Darmstadt legt Bundeskanzler Olaf Scholz dafür in diesen Minuten den Grundstein. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Am neuen Zentrum arbeiten künftig 550 Beschäftigte. Sie forschen unter anderem an Anwendungen für sogenannte mRNA-Medikamente. Auf solche Arzneien setzt die Medizin große Hoffnungen. mRNA, diesen Begriff haben wir alle während Corona kennengelernt. Diese Biotechnologie steckt in den Corona-Impfstoffen. Bundeskanzler Scholz sagt, die Investition hier in Darmstadt ist ein Bekenntnis zu Deutschland als starkem Pharma- und Forschungsstandort. Marc Wilhelm, Darmstadt. Es ist eine fieberhafte Suche, jetzt auch mit Feuerwerk und Luftballons. Der 6 Jahre alte Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde wird bereits seit Montagabend vermisst. Deswegen schlagen die Einsatzkräfte jetzt ungewöhnliche Wege ein, um den autistischen Jungen endlich zu finden. FFH-Reporterin Diana Kramer. Die große Schwierigkeit ist zum einen das kalte Wetter, aber auch, dass Arian aufgrund seiner Erkrankung nicht wie andere Kinder zum Beispiel auf Rufe reagiert. Auch eingesetzte Hubschrauber könnten ihn eher verschrecken. Deshalb setzt die Polizei jetzt auf Sachen, die der Junge mag. In der vergangenen Nacht gab es ein Feuerwerk und in einem Wald, das an das Wohnhaus der Familie grenzt, wurden Luftballons und Süßigkeiten in Bäume gehängt. Die Polizei hofft so, ihn möglicherweise aus einem Versteck zu locken. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Evren Getzer. Dankeschön, Sarah. Hi, es ist 11.58 Uhr. Ein Ticken ruhiger geworden auf unseren Straßen, aber noch nicht wirklich komplett frei. Ich habe eine Meldung jetzt für Sie von der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz. 5 Kilometer Stau. Dann noch immer der Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet Wiesbaden, genauer gesagt auf der Willi-Werner-Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Deshalb ist die Straße da auch voll gesperrt. Bitte dieses Gebiet weiträumig umfahren. Und wenn Sie heute noch mal Bus fahren möchten, könnte es schwierig werden, denn es gibt ja den Streik der privaten Busunternehmen. Deshalb also bis heute Abend viele Ausfälle bei den Buslinien oder aber eben auch starke Verspätungen. Welche Städte da genau betroffen sind, können Sie gerne nachlesen bei uns im Web und in der App. Womit auch immer Sie unterwegs sind, kommen Sie gut an. Blitzer, da wurde uns auch einer gemeldet von der Kerstin über die FFH-App auf ihrem Smartphone in Weidenhausen, wenn sie in Richtung Rechtenbach unterwegs sind. Da werden sie geblitzt, wenn sie denn mehr auf dem Tacho haben als die erlaubten 70. FFH, das Wetter. Ja, ich möchte sagen, heute nochmal so Augen zu und durch. Wobei, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist halt typisch Aprilwetter, ne? Hin und wieder ein paar Schauer unterwegs, aber auch etwas Sonnenschein, die Temperaturen. Ja, heute so bis allerhöchstens 11 Grad. Und ab morgen merken wir dann, ach ja, es lockert so ein bisschen auf, ne? Vor allem am Nachmittag. Es wird ein Ticken milder. Die Temperaturen steigen bis auf 14 Grad an. Und dann zum Wochenende gibt ja wirklich frühlingshaftes Wetter mit am Samstag bis 21, Sonntag bis 22 Grad und relativ viel Sonnenschein.